Während der ersten Tage sprach er kein Wort. Dann berichtete er nach und nach, was geschehen war. Er war verhaftet worden, als er aus der Schule kam, und man hatte ihm die Augen verbunden. Er wurde zu einem Verhör gebracht. Man forderte ihn auf, zu gestehen. Er weigerte sich. Man schlug ihn brutal zusammen. Er wurde in einen Wandschrank eingeschlossen, in dem er weder stehen noch liegen konnte. Mehrere Tage hielt man ihn darin fest. Manchmal holte man ihn heraus, quetschte ihm von hinten die Hoden und sperrte ihn wieder in den Betonkasten. Als man ihn wieder herausholte und ihm die Kapuze abnahm, stand seine Mutter vor ihm. Sie brach in Tränen aus und sagte, sie sei die Schuldige. Sie hätte den Terroristen geholfen, nicht er. Sie habe bereits ein Geständnis abgelegt. Darauf sagte Jamil, nein, ich bin der Schuldige. Sie schlugen ihn vor den Augen seiner Mutter zusammen. Peter erreichte die Verkürzung der Haftzeit. Peter sagte, das ist die Praxis in den besetzten Gebieten. Man sucht einen Einzelnen und seine Familie aus, um die anderen alle zu demoralisieren.